Fünfter Aufzug. Erster Auftritt. Szene: Das Zimmer in Saladins Palaste, in welches die Beutel mit Geld getragen worden, die noch zu sehen. Saladin und bald darauf verschiedene Mamelucken. Ach, da steht das Geld nun noch. Und niemand weiß, den Derwisch aufzufinden, der vermutlich ans Schachbrett irgendwo geraten ist, das ihn wohl seiner selbst vergessen macht. Warum nicht meiner? Ach, nun, Geduld. Was gibt's? Erwünschte Nachricht, Sultan. Freude, Sultan. Die Karawane von Kahira kömmt. Ist glücklich da. Mit 7-jährigem Tribut des reichen Nils. Brav, Ibrahim. Du bist mir wahrlich ein willkommener Bote. Oh, endlich einmal, endlich. Habe Dank der guten Zeitung. Nun, nur her damit. Was wartest du? Geh nur wieder. Dem Willkommenen sonst nichts? Was denn noch sonst? Dem guten Boten kein Botenbrot? So wäre ich ja der Erste, den Saladin mit Worten abzulohnen, doch endlich lernte? Auch ein Ruhm, der Erste, mit dem er knickerte. So nimm dir nur dort einen Beutel. Nein, nun nicht. Du kannst mir sie nun alle schenken wollen. Trotz? Komm her, da hast du zwei. Im Ernst, er geht? Tut mir's an Edelmut zuvor? Denn sicher muss ihm es saurer werden, auszuschlagen, als mir zu geben. Ibrahim!